NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, dass ihr auch da seid. Heute Nacht, freie Themennacht. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Nick. Und der Nick ist 32. Guten Morgen, Nick. Schönen guten Morgen, lieber Jürgen. Ja, lieber Nick. Ja, habe ich es endlich mal geschafft und darf jetzt mit dir persönlich sprechen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Ich rufe an zu deinem gestrigen Thema. Diese Nacht vergesse ich nie. Ja. Und die Nacht, die ich nie vergessen werde, das ist die Nacht, in der mein Sohn totgeboren wurde. Hm. Wie lange liegt das zurück? Du, das ist noch gar nicht lange her. Geboren wurde er am 1.10. In diesem Jahr? Also, in diesem Jahr. Also ein paar Wochen also gerade. Noch gar nicht lange her. Ach du. Und um dir die ganze Geschichte zu erzählen, muss ich ein klein bisschen ausholen, wenn ich darf. Na, leg mal los. Na, also es war so, dass wir am 29.09. in die Klinik gegangen sind, weil meine Partnerin zu diesem Zeitpunkt leichtes Ziehen im Bauch hatte. Das hatte sie vor ein paar Wochen schon mal. Und wir sind halt einfach davon ausgegangen, dass das diese sogenannten Übungswehen wären, weil sie das schon mal hatte. So lautete quasi vor ein paar Wochen die Diagnose. Ja. Und während der Untersuchung durch die Hebamme merkte ich dann eigentlich schon, dass die Hebamme ziemlich nervös war. Sie versuchte, die Herztöne unseres Sohnes zu finden, die sie wohl nicht so wirklich fand, und sagte, naja, aber ihre Partnerin hat schon Wehentätigkeit. Und so hatten wir uns dann eigentlich auf eine Frühgeburt eingestellt. Und dann kam auch relativ schnell der Arzt. In der wievielten Woche war denn deine 26. Ah ja. 26. Also Anfang siebter Monat. Ja. Ja, ich sag immer so schön, ich bin im siebten Monat geboren und kam durch, und mein Sohn hat uns im siebten Monat verlassen. Mhm. Also, Nacht, was denn da passiert ist in der Nacht? Genau, also es kam dann ziemlich schnell der Arzt, und dann fiel halt dieser Satz, wir können leider keine Herztöne mehr feststellen. Ich muss Ihnen leider sagen, Ihr Kind ist tot, nachgefolgt dann direkt von dem Satz, aber Ihre Partnerin muss das Kind zur Welt bringen. Und zwar, wenn möglich, auf natürlichem Wege. Weil ein Kaiserschnitt wäre medizinisch gesehen viel zu riskant gewesen. Mhm. Das ist ja schon erstmal der Oberschock. Da sagt der Arzt, Ihr Kind ist tot. Ja, für uns brach in diesem Moment alles zusammen. War denn vorher so die Schwangerschaft gut oder normal verlaufen? Alles genau so, wie es sein sollte. Ja. Es gab nicht die kleinsten Anzeichen, dass da irgendetwas... Umso schlimmer, wenn man dann in keinster Weise darauf vorbereitet ist, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Ich sag ja, wir haben eigentlich ziemlich spät erst von der Schwangerschaft erfahren, in der 18. Woche, und mussten uns innerhalb von ein paar Stunden quasi drauf einstellen, wir werden Eltern. Und genauso mussten wir uns innerhalb von Minuten drauf einstellen, unser Kind ist tot. Und dann begann... In dieser Nacht ist das Kind dann auch auf natürliche Weise... Dann begann für uns ein knapp 50-stündiges Martyrium in dieser Klinik, wo wir eigentlich nur gewartet haben darauf, dass, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so ganz krass sage, aber dass diese Piep endlich irgendwie die Geburt einleiten. Die haben sich leider ein bisschen Zeit gelassen. Meines Erachtens nach hätte das auch alles etwas schneller passieren können, aber nun gut, das war halt noch eine junge Ärztin und ich nehme an, die war halt einfach auch irgendwie ein bisschen mit der Situation überfordert. Wir machen jetzt mal alles getan. Ja, wir machen mal einen kleinen Sprung weiter nach vorne. 50 Stunden Martyrium ist schon, können wir schon erahnen, was ihr da mitgemacht habt. Dann irgendwann kam dieses tote Kind zur Welt. Am 1.10. um 3.41 Uhr. Und Gott sei Dank, muss man dazu sagen, war das eigentlich dann eine relativ schnelle Geburt. Also innerhalb von einer Stunde war er dann da. Du warst dabei? Ich war dabei. Ich war die ganze Zeit, ich habe in dieser ganzen Zeit, wir waren insgesamt 4 Tage in dieser Klinik, in dieser ganzen Zeit habe ich nicht eine Minute geschlafen und war nur an der Seite von meiner Frau. Ja. Frag mich jetzt bitte nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe, ich weiß es selber nicht. Wie sah das Kind, der Kleine, aus? Ja, eigentlich, wie soll ich das beschreiben, wie ein Püppchen. Mhm. Wie ein kleines, lebloses Püppchen. Natürlich waren auch schon die entsprechenden Todesanzeichen, wie man das so nennt, diese toten Flecken und so. Die waren schon da. Die waren schon da. Weil das Kind ja schon eine ganze Weile tot war. Ja, so im Nachhinein hatten die Ärzte vermutet, dass das Ganze schon vor einer Woche passiert sein muss. Achso, zumindest diese 50 Stunden, von denen du gerade erzählt hast. Und ja, dann wahrscheinlich auch auf jeden Fall. Mhm. Also jeden Fall. Nachts um 3 Uhr ist dann dieses dein totes Kind zur Welt gekommen. Um 3.41 Uhr, ja. Und was habt ihr dann gemacht, du, das tote Kind, deine Frau, wie ging es weiter? Meine Frau war völlig unter Schock, stand auch unter Medikamenten, weil darauf habe ich bestanden. Ich habe gesagt, wenn wir das hier schon durchstehen müssen und sie das vor allen Dingen durchstehen muss, weil für sie war das ja, ist das ja tausendmal schlimmer wie für mich. Mhm. Ja, dann habe ich definitiv zu den Ärzten gesagt, dann verlange ich und möchte ich, dass sie alles dafür tut, dass sie so wenig Schmerzen wie möglich hat. Und so wenig davon mitkriegt. Ja. Und das was ist haben dann, sie getan und haben dann, sie auch ordentlich abgepumpt, wenn man das mal so sagen darf. Was ist dann in der Nacht weiter passiert, Nick? Ja, die Geburt wurde dann eingeleitet. Das Kind kam also dann zur Welt und am schlimmsten für uns war, weil zum selben Zeitpunkt fand im Kreißsaal nebenan auch eine Geburt statt. Und da kam das Kind halt lebend zur Welt. Und dann hörst du das Kind schreien. Und bei uns kam das Kind zur Welt und du, da war Stille. Wie lange wart ihr zusammen mit dem toten Kind? Bis zum nächsten Tag mittags. So lange? Ja. Wo wart ihr dann? In unserem Zimmer. Wir hatten im Krankenhaus ein Zimmer, auch abseits der Geburtenstation, das hatte die Ärztin veranlasst. Man hatte mir freundlicherweise noch ein Bett mit dazugestellt. Mhm. Also wir hatten das Zimmer komplett für uns und wir haben auch gesagt, wir möchten das Kind auf jeden Fall bei uns haben. Und dann wart ihr ganz alleine mit dem Kind bis mittags? Wir waren da ganz alleine. Ich bin dann noch losgefahren und musste quasi in einem Spielzeugladen musste ich Puppenkleidung kaufen, damit wir ihn quasi anziehen konnten. Du musst dir vorstellen, wie er zur Welt kam. Wie Wahnsinn. Entschuldigung, die Situation, da kommt dein Kind tot zur Welt. Du bist völlig übermüdet. Ja. Dein totes Kind liegt im Zimmer mit deiner Frau und du fährst in einen Spielzeugladen und kaufst Puppenkleidung. Ist ja Wahnsinn, ist das ja. Ich weiß, wie ich dir schon eben sagte, ich weiß selber nicht, wie ich das gemacht habe und ich weiß selber nicht, wo ich die Kraft her hatte, aber ich glaube, ich war auch einfach irgendwie so in dem Tunnelblick und ich habe einfach nur noch bestmöglich funktioniert, auch halt einfach für meine Frau. Ich musste stark sein für meine Frau, ganz klar. Was sagst du so heute, diese vielen Stunden, die ihr dann noch zu dritt miteinander verbracht habt, was haben dir diese Stunden bedeutet und was haben dir diese Stunden gebracht? Uns war das sehr wichtig, weil für uns war das das ist unser Sohn. Das war für uns definitiv klar. Wir haben gesagt, wir möchten so viel Zeit, wie uns noch irgendwie gegeben wird und wie uns bleibt, möchten wir natürlich mit unserem Kind verbringen. Wir haben es dann in dieser Zeit, die wir allein im Zimmer waren, haben wir es auch selber angezogen. Wir haben es nochmal abgewaschen und zurechtgemacht und auch später dann bei der Bestattung, da haben wir es dann auch selber nochmal angezogen, auch selber in den Sarg gelegt, den Sarg so ausgestattet, wie wir das wollten, wie wir das für richtig gehalten haben. Also das haben wir alles selber gemacht. Wir haben es auch dann später selber in kleinen Begleitung der Schwestern haben wir es auch selber, weil so hart es klingt, aber irgendwann musste es dann halt nur mal in die Kühlung. Habt ihr es selber runtergebracht? So, verstehe. War das euer erstes Kind? Das wäre unser erstes Kind gewesen. Weiß man im Nachhinein, hat man eine Idee, warum das Kind gestorben ist? Es gibt nur eine medizinische Erklärung. Es hatte sich wohl, aus welchen Gründen auch immer, das konnte man uns nicht sagen, hatte sich wohl hinter der Plazenta ein Hämatom gebildet. Mhm. Ne? Aufgrund dieses Hämatoms kam es zu Einblutungen. Und dadurch hatte sich die Plazenta halt viel zu früh abgelöst und unser Kind ist dann einfach nicht mehr versorgt worden. Wie ich jetzt mal gelesen habe, natürlich informiert man sich dann auch im Nachhinein im Internet und so weiter und so fort. Und das kommt wohl auch gar nicht so selten vor, dass das passiert. Ja. Lieber Nick, ich danke dir auch für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Das ist ja eine ganz intime Geschichte und die ist sehr frisch. Und wir stehen noch unter Schock quasi. Ja, wir sind, ich sag mal, jetzt beginnt halt so die Zeit, wo wir versuchen, alles bestmöglich zu begreifen. Ja, man realisiert es jetzt langsam erst wahrscheinlich. Ja, ich muss sagen, man sagt so schön, es gibt gute Tage. Ja. Und es gibt schlechte Tage und es gibt halt auch Tage, da können meine Partnerin und ich den Anblick von jungen Müttern im Kinderwagen nicht ertragen. Oder es gibt dann auch Situationen, wo ich junge Väter mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sehe und mir wird dann schmerzlich bewusst, die können mit ihrem Kind auf dem Spielplatz spielen und ich muss mein Kind auf dem Friedhof letztendlich besorgen. Und deshalb könnte ich auch ganz ehrlich, auf gut Deutsch gesagt, abkotzen, wenn ich sehe, wie manche Menschen mit ihren Kindern umgehen, wenn ich das in den Medien verfolge oder sonst irgendwas. Ja. Ich denke mir immer, ihr könnt so froh sein, dass eure Kinder gesund auf der Welt sind, lieber dass Nick, ihr sie aufwachsen sehen könnt. Ich kann es nicht. Ich biete dir jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit Christina an. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Das wäre ganz gut. Dann, ich habe auch noch eine persönliche Bitte an dich, lieber Jürgen, weil meine Frau und ich, wir verfolgen schon seit vielen, vielen Jahren deine Sendung. Und jetzt haben wir eigentlich einmal die Möglichkeit und wir hätten so gerne ein Autogramm von dir, wenn das möglich wäre. Natürlich, sehr gerne. Dann sagst du der Christina gleich deine Anschrift, dann werde ich das gerne heute noch fertig machen. Das wäre lieb lieber von Nick, dir. Es tut mir sehr leid. Aus tiefstem Herzen und herzliche Grüße an deine Partnerin und viel Kraft und alles Gute wünsche ich. Und du legst auf und Christina ruft gleich an. Alles klar, lieber Jürgen. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Sendung und danke, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Alles Gute, Nick. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Jürgen, ciao. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist Irmgard und die Irmgard ist 65. Guten Morgen, Irmgard. Hallo? Hallo? Ja, Irmgard, du kannst mich hören? Ja. Das ist schön. Du klingst aber traurig. Ist das so? Du klingst so traurig, ist das so? Ach, ich bin einfach immer fertig. Irmgard, weswegen hast du mich denn angerufen? Erzähl doch mal. Also, vor über 20 Jahren, genau am 26. Oktober 1986, hat jemand vorgehabt, mich zu töten. Und ich weiß gar nicht, warum. Seitdem ist alles nur noch schlimm. Der hat vorgehabt, dich zu töten. Hat der irgendwas auch gemacht und es ist ihm misslungen? Oder was ist da passiert? Ja. Also, das war ein Mann ungefähr in meinem Alter damals. Der hatte mit meinem damaligen Ehemann irgendwelche krummen Geschäfte vor. Ja. Es ging da um, damals war ja noch D-Mark, um 10.000 D-Mark. Ja, krumme Geschäfte. Ja, was da genau war, weiß ich gar nicht. Ja. Jedenfalls hat er darauf bestanden, dass ich das mit ihm abwickel. Mein Mann hatte zugestimmt. Dass du das abwickelst, das Geschäft. Hm? Ich habe es nicht ganz verstanden. Also du solltest das Geschäft abwickeln? Ja. Ja. Hm. Und dann? Und er ist dann mit mir rausgefahren. Ich habe damals in Marl gewohnt. Hm. Dieser Mann mein ist... Mein Mann und ich Kioske hatten. Also dieser Mann, um den es geht, der ist dann mit dir rausgefahren, irgendwo hin. Ja. Und was ist... Sag mal vielleicht zunächst mal, was passiert ist und dann kommen wir auf die Einzelheiten. War das dann auch der Täter, der dir was antun wollte? Ja. Was hat der denn dann gemacht mit dir? Also... Er hat mir vorgeschlagen, mit mir spazieren zu gehen. Das war so ein kleiner Hain, so ein Wäldchen mit Feldern mittendrin. Und ich habe mich einverstanden erklärt. Ja. Er hat gesagt, geh bitte vorweg und ich sichere dich von hinten ab. Das habe ich auch ohne Misstrauen gemacht. Du bist vor diesem Mann entlang gegangen? Ja. Und dann? Plötzlich wurde ich von hinten gewürgt, dass ich fast ohnmächtig wurde. Und dann habe ich einen fürchterlichen Schlag auf den Kopf bekommen. Und etwas später knallte es dann. Da wurde geschossen. Hat dieser Mann auf dich geschossen? Mhm. Hat er dich getroffen? Ja, ich habe mehrere Kopfschüsse abgekriegt. Du hast Splitter sind noch in meinem Kopf. Du hast mehrere Kopfschüsse abbekommen? Mhm. Erklärt das auch, du erzählst ja etwas langsam. Das ist nicht schlimm, aber ich meine, es fällt mir so auf. Hängt das auch mit diesen schweren Gehirnverletzungen zusammen? Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Seitdem muss ich streng darauf achten und Medikamente nehmen, damit ich keine epileptischen Anfälle bekomme. Mein Gott, du hast... Ich bin gehbehindert, habe ataxische Störungen und einen starken Gesichtsfeldeinfall, Ausfall. Du warst doch bestimmt dann, du hast doch dann zwischen Leben und Tod geschwebt, sicherlich, wenn ja. man drei Schüsse im Kopf... Also mein damaliger Mann ist dann gekommen, weil wir verabredet waren, um sich mit uns zu treffen, hat aber nur noch mein Auto gesehen und sonst nichts. Dann ist er aus seinem Auto ausgestiegen Und ganz in der Nähe war ein Rapsfeld. Da hat dann jemanden wimmern gehört. Das warst du. Und das war ich, ja. Kannst du dich noch erinnern, wie lange du im Krankenhaus gelegen hast damals? Also, ich lag 4 Wochen im Koma. Und es war eine schlimme Zeit, weil ich im Koma immer wieder diese Situation erlebt habe. Hast du denn auch viele Sachen aus deinem Leben vergessen? Durch die Verletzung? Ja, so einiges. Ja. Jetzt, das Ganze ist jetzt 20 Jahre her und du bist heute immer noch eine schwer angeschlagene Frau. Ja. Was ist aus dem Täter geworden? Also, der Täter ist nach seinen Worten geflohen, als die Schüsse fielen. Er hat unterwegs eine Polizeistreife getroffen und hat denen gesagt, dass da Schüsse gefallen sind. Aber er hat mit keinem Wort gesagt, dass ich auch noch da war. Das hat er einfach unterschlagen. Er stand dann irgendwann vor Gericht. Ja. Zu was ist er verurteilt worden? Gar nicht. Gar nicht? Nein, ich hatte solche Angst. Ich habe dann gesagt, ich weiß gar nichts. Weil ich auch, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, immer wieder, wenn ich abends mit meinem Hund rausgehen musste, verfolgt wurde und... Wurdest du wirklich verfolgt oder hattest du so eine Angst davor? Nein, ich wurde verfolgt. Und du glaubst, das war der Täter? Ja, oder ein Beauftragter. Das heißt, du hast nicht gegen den ausgesagt, aus Angst... Weil ich Angst hatte. Dass er dir nochmal was antut. Mhm. Hast du dann irgendwann im Laufe der vielen Jahre diesen Menschen noch mal gesehen? Nein, nur, also der ist dann freigesprochen worden, mangels Beweisen, und hat für die lange Untersuchungshaft, das war über ein Jahr, auch noch eine finanzielle Entschädigung bekommen. Und später habe ich ihn dann nochmal bei Gericht gesehen. Da ging es um Rentenzahlungen für mich. Mhm. Da hat er nur Angst gehabt, dass er was zahlen musste. Musste er etwas zahlen? Nein, ich bekomme jetzt eine Rente vom Landschaftsverband, diese sogenannte Opferentschädigungsrente. Sag mal, Irmgard, ist dir je klar geworden, warum der das gemacht hat? Nein. Nie. Du hattest diese 10.000 D-Mark nicht bei dir damals. Doch, aber die waren hinterher weg. Aber die hättest du ihm auch so gegeben. Ja. Ja. Gut, den ganzen Fall brauchen wir jetzt auch nicht nochmal aufzudröseln. Es ist furchtbar genug, was da passiert ist. Liebe Irmgard, ich erlöse dich jetzt mal. Ich merke, dass es schon sehr anstrengend ist, für dich zu sprechen. Dennoch möchte ich noch, dass wir uns noch mal ein bisschen um dich kümmern. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich noch mal bei dir melden. Vielleicht können wir dir noch ein bisschen zur Seite stehen und ein bisschen helfen. Danke, dass du uns... Das Schlimme ist jetzt, dass ich war vorher sehr intelligent, super intelligent. Und ein IQ von über 150. Ich habe einiges verloren und jetzt noch 136. Aber ist ja nicht blöd. Das ist ja auch noch ganz gut. Aber mein Mann hat eine Freundin und die beschimpft mich immer nur, ich wäre geistig behindert und habe in einer Klatsche und Da zieht ein Unglück das andere nach. Aber das ist jetzt eine neue Geschichte. Und die vertiefen wir in Ruhe im Hintergrund, liebe Irmgard. Deshalb bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ich wünsche von meiner Seite aus wirklich viel, viel Glück und alles Gute und viel Kraft von Herzen. Und darf ich bitte auch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Dann sagst du deine Anschrift gleich meiner Psychologin, okay? Ja. Gut, dann machen wir das so. Alles Gute, Irmgard. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Melanie. Hallo? Melanie, 33, guten Morgen. Hallöchen. Hallo. Domian. Ja, Melanie, um was geht's? Ja, es geht wahrscheinlich, denke ich mal, in der Frauenwelt auch um ein Tabuthema. Und zwar ist es bei mir so, dass ich vorhab, mir eine Male Real Doll zu kaufen. Die ist allerdings sehr, sehr teuer. Du erklärst es uns. Ich ahne schon, was es ist, aber erklär es bitte, was es ist. Es ist eine Liebespuppe. Eine männliche? Eine männliche Liebespuppe in lebensgroß. Ja, gibt es ja in der weiblichen Ausführung schon immer. Genau. Für die Männerwelt gibt es ja solche Dinge. Also ist prozentual gesehen natürlich um einiges mehr als bei den Damen der Schöpfung. Bläst man diese männliche Liebespuppe auf? Nee. Die kostet auch ein Schweinegeld. Darf man eigentlich gar keinem erzählen. Doch, erzähl's mir. 6.500 Euro. Nein! Ja. 6.000 Euro für einen künstlichen Kerl? Ja, das ist aus Silikon. Ja. Das ist richtig, also wirklich richtig angefertigt, also das ist richtig authentisch. Es fühlt sich an wie eine menschliche Hand oder wie also ein... Soll sich wohl ziemlich authentisch eben auch anfühlen und... Du sagst, es soll sich, das heißt, du hast die noch nie gesehen oder angefasst? Nee, also ich habe bisher sehr viel im Internet darüber gelesen und mir die auch angeguckt und also man könnte jetzt nicht unbedingt denken, dass es Puppen sind. Mhm. Also es ist wirklich... wirklich sehr authentisch. Und ich habe auch mit einem Kontakt aufgenommen, der diese Dolls vertreibt in Deutschland. Und es ist halt ein längerer Weg, um das Geld zusammen zu haben. Und es ist auch freakmäßig vielleicht. Ich hab mal, nicht, dass ihr denkt, ich besitze so ein Ding, aber ich habe in der Tat mal so eine weibliche angefasst. Mhm. Und war wirklich überrascht, wie natürlich sich das anfühlt, als wäre das ein Mensch. Mhm. Und insofern kann ich mir das gut vorstellen, wenn du sagst, dass es in der männlichen Variante dann ganz genauso. Der ist natürlich voll ausgestattet mit allem, was die Frauen mögen. Mhm. Ne? Man kann sich auch die Haarfarbe aussuchen. Man kann sich aussuchen, ob er durchtrainiert sein soll oder einen normalen Body und Schnurrbart, nicht Schnurrbart etc. Und was wäre so dein Wunsch? Wen würdest du auswählen? Sportlicher Typ. Na klar. Größe? Ich glaube, Größe ist immer grundsätzlich anders. Die wiegen ja auch 40 Kilo. Das ist ja das Schlimme. Es ist natürlich ein bisschen schwierig zu handeln, ja. Also okay, sportlich, sagen wir mal 1,80 wird der groß sein. Mhm. Haarfarbe? Eher so blond. Ja, kürzere Haare? Ja. Ja. Haare auf der Brust? Nee. Nein. So, jetzt müssen wir natürlich auch über die Details sprechen. Wie soll der... der Penis aussehen? Auch relativ klein. Relativ klein? Ach, guck mal. Ja. Da bist du auch eine Frau, wieder untypisch, ne? Auch wieder untypisch, ja. Eine Frau, die auf kleine Penisse steht. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei den männlichen Puppen ist. Sind die Penisse dann immer irrigiert? Man kann ihn wohl auch im Normalzustand sozusagen wohl bestellen, aber es gibt da so eine Art Sticksystem. Ach so, da kann man immer stöpseln und dann geht der kleine Mann hoch. Kann man den eben sozusagen da abmachen und dann den anderen ranmachen. Ach so, oder? Also sozusagen. Ach so, verstehe. Aber wenn das Ding, der ganze Mann 40 Kilo schwer ist. Dann wird natürlich die normale Missionarstellung nicht funktionieren. Und wie willst du den transportieren? Also mit einem Drehstuhl. Wo soll der stehen oder liegen bei dir in der Wohnung? Es gibt auch so einen Ständer, also der normale Ständer, ja. Also wo man den irgendwie per Haken, also er hat dann irgendwie da so ein Loch hinten drin, Richtung Wirbelsäule oder so. Also wo man den an die Wand pappt quasi? Der steht dann an diesen Ständern, so. Also dann steht er eben steht in seiner Mann. Manneskraft dann eben vor einem. Du könntest dir... Du musst dir eigentlich vorstellen, sag ich mal, das ist so ein bisschen so ein Gefühl vielleicht wie, kennst du dieses Madame Tussauds? Ja, Tussauds heißt das, glaube ich. Tussauds, ja. Okay, ja. Ja, diese Wachsfigur im Kabinett. Ja, genau, und so muss man sich das im Prinzip vorstellen, nur eben, dass es... Und der könnte dann in deinem Schlafzimmer stehen? Und ja, gut. Der könnte nackt immer neben deinem Bett stehen? Will ich ja gar nicht. Bitte? Also mir geht's eigentlich darum, ich möchte ihn eben super coole Klamotten auch anziehen. Ja, also du willst gar nicht Sex mit dem groß machen? Also mir geht's ehrlich gesagt sogar weniger um das Sexuelle als um alles andere. Ja, aber dann kannst du dir ja nicht normal schaffen. Ich weiß, es ist nicht nachvollziehbar. Keine Frage. Ist ja wirklich völlig, also gar nicht mal vielleicht der Wunsch, so ein Ding haben zu wollen, aber dafür 6.000 Euro hinzulegen? Ich weiß, es ist ein Schweinegeld, aber ich sag mal, wenn man das monatlich immer zurücklegt dementsprechend und sagen wir mal 2,5 Jahre. Das ist doch Wahnsinn. Andere Leute sparen auf eine Weltreise und die ist vielleicht halb so teuer und du sparst auf einen künstlichen Kerl. Ja, das ist vielleicht, sag ich mal, irgendwann ist diese Phase wieder vorbei und dann kann man das Ding ja auch wieder verkaufen. Und da das wahrscheinlich auch nicht allzu viele Gebrauchsspuren von mir hinterlassen wird, kann ich dann vielleicht ganz gut wieder was rausziehen. Wer weiß, wenn du erstmal auf den Geschmack kommst, dann stellst du dich immer vor ihn hin und dann geht's los. Schauen wir mal. Hast du, ich gehe davon aus, dass du keinen Freund hast zurzeit. Nee. Nee, schon länger nicht. Also bei mir ist das sowieso sehr merkwürdig. Ich habe eine Identitätsstörung. Mhm. Das heißt genau? Was heißt genau, dass ich eigentlich selber nicht weiblich sein möchte. Ach so. Aber ich wäre jetzt auch nicht schwul, wenn ich ein Mann wäre. Ja, ich weiß, es hört sich alles ein bisschen komisch an. Ist das eine transsexuelle Identität, die du vielleicht hast? Kann man in gewisser Weise sagen, ja. Ach so. Ich wollte von Mädchen an immer ein Junge sein. Ah. Hab darunter echt ziemlich gelitten. Und ich bin eben ein riesen Fußballfan und ich bin einfach, also es ist einfach die Fußballer, das ist irgendwie so eine ganz andere Welt. Das ist so, also du musst dir vorstellen, diese normalen Fußballer, die du im Fernsehen siehst, und The Real Doll, sag ich mal, die würde im Prinzip stehen für alle guten, gut aussehenden Superkicker der Bundesliga oder der Welt oder keine Ahnung. Kann man sich die denn auch so anfertigen lassen vom Gesicht, dass die so aussehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es dann wieder diese Urheberrechte. Du kannst dir dann Geschichte. Du kannst dir doch so einen kleinen Philipp Lahn ins Schlafzimmer stellen. Ach, Schüler Lotze. Wie groß bist du? Der sagen Gomez. Gut, okay, ein Gomez. Aber ist auch wieder Bayern, also ehemals Bayern, aber eigentlich überhaupt kein Bayern-Fan, aber Bayern hat immer ganz schnucklige Typen. Ja, absolut, absolut. Aber das ist doch eine Marktlücke, wenn diese Hersteller die Gesichter so machen könnten, das kann man doch irgendwie heutzutage, dass das man auch. Der Oberhammer. Ist der Oberhammer, da kannst du ja irgendeinen Fußballer, irgendwie einen Hollywood-Star oder weiß ich wen, kannst du dir, oder Boris Becker, oder Entschuldigung, der geht ja gar nicht. Oder wen auch immer. Aber, also du stehst auf Fußballer. Ja. Also würde diese Puppe auch angezogen wie ein Fußballer? Ja. Aber es geht, wir halten nochmal fest, es geht ja nicht um den Geschlechtsverkehr mit der Puppe. Weniger. Man würde es aber auch mal machen. Ja, ja. Wenn es ergibt, aber wenn es er denn will, haha, nein. Aber es ist ein bisschen umgekehrt, wenn die Puppe steht ja starr, dann musst du ja auf ein Fußbänkchen, wie groß bist du? 1,64. So, da musst du aufs Fußbänkchen, um mit dem Gomez da dann zur Sache zu kommen. Ja, das ist ja alles wie gesagt, aus der Sicht hast du natürlich absolut recht. Also da haben die Männer das wesentlich einfacher, wenn sie da so eine Puppe haben. Naja, es gibt für die Frauenpuppen, da gibt es auch die ganz teuren. Und es gibt die billigen Dinger zum Aufblasen, aber das ist, da kannst du dich ans Gummiboot setzen. Ja, das ist auch Quatsch. Ja, das klingt also jetzt so lustig und so, aber du hast ja auch gerade was Ernstes. Das ist gewisserweise eine Sehnsucht nach irgendwas. Ich kompensiere damit was. Also, aber muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn dir jetzt ein Kerl ins Haus schneiden würde, wie Gomez oder wer auch immer, in real, wäre das denn so ein Traum von dir, dass du mit dem dann dich abgeben könntest? Ja. Das schon. Ja, ich meine, also so Gomez oder Ronaldo oder so, die sehen ja nun echt hammermäßig aus. Ja. So vom Body. Ja, klar, ja. Also ich finde es auch, was mich immer so nervt ist, die Frauen werden, finde ich, immer so als Sexobjekte dargestellt und bei den Männern, da ist irgendwie, das ist mal völlig so, das wird so ein gezielter Rum gemacht, finde ich. Ja, aber die verkaufen sich auch als Sexobjekte mit der Unterhosenwerbung zum Beispiel. Ja, stimmt, Deckel. Ja, genau, und wie. Ja, stimmt. Hattest du denn schon mal eine längere Beziehung mit dem Kerl? Ja, das ist schon etliche Jahre her. Und war das auch so ein Tier, so ein Reißer? Nee. Nee. Nee, war ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Und der ist jetzt mit meiner besten Freundin verheiratet. Ach, du lieber Gott, das auch noch. Also beste Freundin nicht, aber mit einer Freundin von mir verheiratet. Also, weißt du, mit dieser Puppe, das würde ich jetzt mal so abbuchen als Spleen. Wenn du es dir irgendwie leisten kannst, okay, ist halt dein Ding, mach es. Was ich schon ernst finde. Ja, das ist mega krass, so viel Kohle davor. Ja, eigentlich ist es mega krass. Was machst du? Also eigentlich darf man nicht drüber nachdenken. Nein, nein. Was machst denn du vom Beruf? Ja, ich arbeite in einer sozialen Einrichtung. Ja, das heißt, du verdienst auch keine Millionen, wo man mal locker so 6.000 Euro flüssig machen kann. Nee, nicht wirklich. Das heißt, das ist auch dann hart erspartes Geld. Das ist echt eine harte Nummer und das ist vielleicht ist es ja auch eine Sache, wenn, sag ich mal, wenn ich es zusammen habe, dass ich es mir dann vielleicht doch nochmal überlege, aber so grundsätzlich ist es ist eine absolute crazy Sache und wahrscheinlich werden 99,9% würden aller Menschen das nicht nachvollziehen können. Und ich würde auch offen gestanden damit auch nicht hausieren gehen oder sonstiges. Es gibt im Internet auch eine Frau, die hat auch so eine Mary Real Doll, der sieht allerdings, ist nicht mein Geschmack, wie der aussieht. Also ich sag jetzt mal haaremäßig, so lange Haare. Mhm, und ja, die ist da ziemlich offen mit so, ne? Und hat aber auch ganz klar geschrieben, wie das eben so sexuell abläuft. Also ich meine, wie schwierig das eigentlich mehr oder weniger ist. Wenn du da so viel Geld zur Verfügung hast, könntest du dir auch locker mal einen sehr teuren oder gut und entsprechend sehr gut aussehenden Callboy mieten. Ja, im Prinzip schon. Ja. Was ich gerade sagen wollte, Melanie, zum Schluss noch, das andere hat mich stutzig gemacht, wenn du sagst, ich bin mit meiner Identität nicht so im Klaren. Nee, überhaupt nicht. Wenn das wirklich ein Thema für dich ist, dann beschäftige dich damit, das ist dein Leben. Dass du ja, es ist in gewisser Weise, sage ich mal so, hört sich jetzt vielleicht völlig bescheuert an, aber dass ich dann in dieser Figur irgendwo mich sehe oder mich motivieren will, ich habe ein ziemliches Gewichtsproblem, mich damit motivieren will, in diese Richtung mal zu gehen irgendwie. Hört sich komisch an, aber... Ja, also wie gesagt, wie auch immer, wenn es ein tiefgreifendes sexuelles Identitätsproblem ist, damit musst du dich beschäftigen. Das ist wie gesagt dein Leben und dein... Als mal ich eine Beziehung zu einer Frau hatte die ganze Zeit, mit der ich auch noch weiterhin zusammen wohne. Mensch, Melanie, also, wie auch immer. Das sprengt jetzt den Rahmen. Ja, das sprengt den Rahmen, ganz genau. Okay, alles klar. Überleg's dir doch nochmal. Mir tut das viele Geld leid für so ein... Ja, das tut mir auch leid, aber wer weiß, die Sache an sich ist... Ob das Ding wieder loskriegst hinterher... Manchmal muss man dann vielleicht auch die Augen zumachen und sagen, okay, ist egal. Andere Leute sparen auf ein Auto, dann sparst du auf einen Kerl. Dann ist es halt bei dir so. Danke, dass du angerufen hast. Dass er noch zum Leben erweckt wird. Aber eins wollte ich zum Schluss noch sagen. Ja. Ich meine, es hört sich dann jetzt ja alles so witzig an und so und natürlich ist es ist mein Thema im Verhältnis, das wollte ich nochmal sagen zu dem Nick, dass ich da auch mein Mitgefühl aussprechen wollte mit seiner Frau. Ja, das ist sehr nett von dir, Melanie. Vielen Dank. Alles Gute. Schön, dass du angerufen hast, dass wir uns haben kennenlernen können. Alles Gute. Tschüss. Nun ist er verschwunden. Dann ist die Leitung weggesackt. Um 1.37 Uhr begrüße ich sehr herzlich die Gisela und die Gisela ist 66. Guten Morgen, Gisela. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gisela. Um was geht's bei dir? Mein Erlebnis heute war nicht so lustig wie das gerade. Ja, wie das Vorfeld, ja, heute Nachmittag. Ich bin heute Mittag um 20 vor 1 im Pflegeheim meines Mannes angekommen. Mein Mann hatte im vergangenen Jahr einen schweren Schlaganfall, ist halbseitig gelähmt und kann nicht sprechen und ist inkontinent und hat keine Kraft über seine Geschäfte und freut sich immer wahnsinnig, aber wenn ich komme, er erkennt mich und er versteht mich. Mhm. So, und heute Mittag kam ich an um 20 vor 1 und dann wurde ich schon aufgehalten und er liegt in einem Doppelzimmer und dann hieß es, also der Herr neben ihm ist gestorben. Mhm. Und zwar heute Morgen gegen 11 Uhr. Ja. Und ich bin dann in das Zimmer meines Mannes, da ist ein Vorhang, der das Zimmer abtrennt. Mhm. Und ich durfte dann den ganzen Nachmittag eben mit diesem Toten im Nacken da sitzen und mit meinem Mann mich unterhalten und Kaffee trinken mit ihm und mein Leben mit ihm so leben, wie das ist. Es kam niemand. Es waren keine Angehörigen von dem Toten. Doch, da kam ein junger Mann, das war, glaube ich, entweder sein Sohn oder sein Enkel, den habe ich dann noch versorgt. Und der ging dann, es kam aber keiner vom Personal. Und das ging den ganzen Nachmittag so? Bis 17 Uhr. Das ist ja unglaublich. Da bin ich weg dann, meine Tochter kam noch. Es kam niemand. Ich bin dann irgendwann mal nach vorne gegangen und habe gesagt, hör mal, könnt ihr nicht wenigstens die Dekubitus-Matratze abstellen? Die gibt ja auch noch Geräusche von sich. Weil der Tote gab auch noch Geräusche von sich. Aber da gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Luftblasen ja, oder irgendwas. Ja. Ich kenne mich nicht aus. Was sind das für Zustände in diesem Pflegeheim? Das frage ich mich manchmal auch. Dass der Tote nicht rausgenommen wurde in einen Extraraum. Die Türen sind leider zu schmal, um ein Bett da rauszubringen. Wie haben sie es denn reingebracht? Die wurden in den Zimmern aufgebaut. Ach du lieber Gott. Na hör mal, das ist ja, also erstmal finde ich es eine ungeheure Zumutung auch deinem schwerkranken Mann gegenüber. Ich finde es eine Zumutung dir gegenüber. Ja. Ich finde es auch eine Zumutung, wenn da noch Angehörige gekommen wären, den Angehörigen gegenüber, dass da noch jemand anders wieder im Zimmer liegt. Also das ist rundherum ein Skandal. Ja. Das würde ich mich aber massiv beschweren. Wo denn? Wo denn? Bitte hilf mir. Sag mir irgendwo, wo ich mich beschweren kann. Zum Beispiel bei der Leitung dieses Pflegeheims. Glaub mir, Domian, was ich da mittlerweile erlebt habe, und ich bin nicht allein in diesem Heim, was ich da erlebt habe, es ist nichts zu sagen. Was hast du noch erlebt? Weißt du, ich bin morgens um 10:30 so ungefähr da, 10:30, weil ich früher da sein konnte oder wollte, und habe dann gedacht, na ja gut, dann guckst du mal, dann tust du ihn füttern, er kann nicht alleine essen. Und dann habe ich dann bis 1 Uhr da gesessen im Zimmer. Und dann bin ich mal nach vorne gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne das Essen für meinen Mann. Der hat das abgelehnt, der wollte nicht essen. Ich sage, Entschuldigung, wie? Ja, nee, der wollte nicht essen. Aber der kann das doch gar nicht. Ich sitze seit 10:30 in dem Zimmer. Mhm. Ops, hoppala. Mhm. Hast du dich denn schon mal bei der Pflegeheimleitung? Ach, mehr wie einmal und alles für Kleinigkeiten. Ich bin hinterhergelaufen zwischen Wäsche, die nicht wiederkommt. Und dann wurde ich wie quasi vor ein Tribunal von 4 Personen geladen und musste zum 135. Mal erzählen, dass hier 25 kurzärmelige T-Shirts nicht geliefert waren nach 6 Wochen und ich kein einziges T-Shirt mehr im Schrank hatte. Das sind alles nur so Kleinigkeiten. Mhm. Na gut, aber was heute passiert ist, finde ich. Das ist natürlich absolut die Krone. Das ist die Krone. Ich würde das aufschreiben. Ich würde eine schriftliche Beschwerde an dieses Pflegeheim schicken und eine Beschwerde. Dieses Pflegeheim hat sicherlich einen Träger. Das ja, ist natürlich. So. Ich will das jetzt hier nicht sagen. Nein, aber an die nächsthöhere Instanz. Ach. Die tun sich alle nichts. Nee, aber man muss es machen. Wenn man nämlich nichts macht, dann wird es alles immer noch schlimmer und die fühlen sich komplett unbeobachtet. Man muss sich wehren, auch wenn man am Anfang das Gefühl hat, das bringt gar nicht viel, aber man muss klappern, man muss sich bemerkbar machen. Die sagen ganz kess zu einem, ja, wenn ihnen das nicht passt, müssen sie sich was anderes suchen. Nee, so einfach geht das nicht. Doch, so machen die das aber. Ja, ich glaube das. Das finde ich auch eine Ungeheuerlichkeit. Ja. Es ist mir nicht nur genug, dass ich mir das Elend mit meinem Mann hab, die Not und die Sorge, sondern du musst dich da um ich weiß nicht was kümmern. Und ich bin fertig, ich habe nach 1/3 Jahr, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Nerven mehr, aber es gibt noch ältere Damen, die da sind, denen es noch schlechter geht, die mich dann auch um Hilfe bitten. Du betrittst, wenn du da hinkommst, das Wohnzimmer dieser Leute. Und du bist von dem Moment an ein Mitglied dieser Leute. Und was du da alles zu sehen kriegst. Ich meine, du sagst was sehr Richtiges. Du bist sehr angeschlagen aufgrund der Erkrankung. Ja. Du bist auch schon 67 Jahre alt. Du erlebst deinen schwerkranken Mann. Ja. Und dann hat man unter Umständen gar nicht mehr die Kraft, sich gegen so eine Behörde oder gegen so eine Organisation aufzulehnen. Habe ich nicht mehr. Dennoch möchte ich, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Vielleicht können wir dir noch jemanden empfehlen, der dir zur Seite steht, der das ein bisschen in die Hand nimmt, das Ganze. Das wäre schön. Danach suche ich verzweifelt. Da überlegen wir jetzt mal, weil das ist skandalös. Das ist. Also das heute war wirklich die Spitze und das. Ich sage ja, ich fühle mich im Moment wie gerädert und mir tun alle Knochen weh, mir tut der Nacken weh von diesem. Ja, ich weiß nicht, dieses Angespannte, dieses. Ich denke, das ist ja so oft, wir alle wären wahrscheinlich entsetzt, wenn wir wüssten, was in so manchen Alten und Pflegeheimen. Das ist ja schon noch gemäßigt. Weißt du, ich weiß, die Leute sind überarbeitet und das stimmt auch und sie bekommen viel zu wenig Geld. Das ist alles wahr. Das Personal versucht nach gut Willen und Dünken, sich so korrekt wie möglich zu verhalten. Mhm. Aber das ganze System da, das überhaupt, was wir in Deutschland haben, dieses System, wie damit umgegangen wird, ich verstehe es nicht. Mhm. Ich lasse auch nicht gelten, es ist dafür nicht genug Geld da. Es ist genug Geld da. Ja. Es muss nur ordentlich verteilt werden. Ja. Das ist es. Liebe Gisela, du legst auf, wir melden uns nochmal bei dir und hoffen, dass wir dir jemanden zur Seite stellen können oder das zumindest einen guten Tipp nett. Geben können. Und dir, Domian, dabei bedanke ich mich sehr, weil ich habe dich nach dem ersten Herzinfarkt meines Mannes deine Sendung kennengelernt und bin damit manchmal richtig gut dann im Prinzip eingeschlossen. Du warst also mein Begleiter in die Nacht. Ich verstehe. Liebe Gisela. Ich sehe dich jetzt auch im Fernsehen und ich finde das lustig, dass das irgendwie zeitversetzt ist. Das ist zeitversetzt, ne? Es geht erst ins Weltall und dann zu dir runter. Ja, genau. Herzlichen Dank. Dir und deinem Mann alles Gute und wir melden uns gleich. Das wäre sehr lieb. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und jetzt geht es weiter mit Robert. Und Robert ist 53. Guten Morgen, Robert. 55. Guten 55? Morgen. Ja. Ja. Ja, Mensch, gerade zu unserer Vorrednerin, du sagst Beschweren. Ja. Das passt eigentlich gut zum Thema. Ich wollte eigentlich, dass sich jemand mal in Amerika beschwert. Mhm. Und das ist ja nicht passiert. Das war ja Thema, seit Snowden aufgetreten ist und über Prism und Tempora gesprochen hat, habe ich gedacht, es geht ein Ruck durch die Gemeinde. Ging es aber nicht. Ging es nicht. Nee, es war schnell vergessen. Ja, und ich bin jetzt mittlerweile so weit, ich schreibe ein Buch darüber. Was dieses Volk ausmacht. Also immer so dieses Gefühl zu haben, ach, das sind ja meine Daten, was will der Staat mit meinen Daten, was will NSA mit meinen Daten. Mhm. Mir passiert eh nichts. Und siehe da, wenn jemand persönlich betroffen ist, so wie jetzt unser Mutti, unsere Bundeskanzlerin. Also du spielst auch an, dass das Handy von Frau Merkel von den Amerikanern abgehört wurde, ja. Ne? Und dann kommt der Aufschrei. Erst der Aufschrei. Ich meine, es ist ja auch eine Ungeheuerlichkeit, dass ein Staatschef eines befreundeten Landes von einem anderen befreundeten Land abgehört wird. Richtig. Das ist ungeheuerlich. Wir stellen uns mal den Aufstand vor, wenn die Deutschen den amerikanischen Präsidenten abhören würden, wenn das dann rauskäme. Ja. Ne, also nicht auszudenken, was da im Vorfeld schon alles passiert ist. Ich meine, dass man andere Staatspräsidenten zur Landung zwingt und, ne? Was mit Snowden damals ablief. Ich finde das ungeheuerlich, wenn mir jemand klar macht, es gibt Programme, wo alles abgehört wird. Selbst Festnetztelefon, was immer bis jetzt meine lieblingste Kommunikationsseite war, weil ich dachte, dass deutsche Innerortsgespräche oder innerdeutsche Gespräche gehen nicht durch den Ozean. Aber selbst das scheint ja wohl auch abgehört zu werden. Auch mit der Misstrauisch. Mich wundert nur an der ganzen Sache, das entschuldigt jetzt, weil nun weiß Gott nicht die Amerikaner. Aber ich meine, wir sind ja keine Bananenrepublik. Richtig. Und wir haben einen großen Geheimdienst. Ja. Wieso schafft der Geheimdienst es nicht, das Handy unserer Bundeskanzlerin abgesichert zu machen? Das verstehe ich nicht. Richtig. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Nee, das verstehe ich wirklich nicht. Der Punkt ist aber eigentlich, das ganze Geschreie auch von den anderen Parteien jetzt im Wahlkampf. Ich will jetzt keine Partei irgendwo in Schutz nehmen. Aber egal, alle, die bisher Opposition waren, sie haben alle geschrien, als der Snowden das erste Mal da auspackte, dann haben sie alle geschrien, jetzt mach was, Bundeskanzlerin. Mach was, Regierung. Ne? Dann habe ich mich nur immer gefragt, ja, was sollen die bitteschön machen? Ja. Ne? Wie wollen sie den Amerikaner sanktionieren? Aber ein schöner Gegenzug wäre, wenn jetzt Deutschland Herrn Snowden politisches Asyl anbieten würde. Ja. Das fände ich ziemlich pfiffig. Ja, hätte ich unterstützt. Es gab ja auch genug Einlagen im Internet, wo man unterschreiben konnte, beziehungsweise stimmen konnte. Der Witz ist ja nur, er wollte ja nicht zu Deutschland. Wir waren ja dritte Wahl. Ja, damals wäre es ja auch völlig unmöglich gewesen. Aber jetzt, vielleicht aufgrund der Empörung, sind die Stimmungen vielleicht ein bisschen verlagert. Das Schlimme ist, wir haben es damit eine Weltmacht zu tun und wir sind eben keine Weltmacht. Richtig. Selbst ganz Europa ist ja eben keine, wenn Europa eine Regierung wäre, dann würden sie sich das wahrscheinlich nicht trauen. Domian, das Komische ist nur, Amerika ist ja eigentlich gar keine Weltmacht. Naja, gut. Amerika ist so verschuldet, die haben bloß 80% ihrer Einnahmen von dem, was sie Ausgaben geben müssen, jedes Jahr. 2011 war schon wieder klar, dass sie sich mit dem, was die Neuverschuldung angeht, nur bis in dieses Jahr reinretten können. Und jetzt stehen wir ja da wieder. Was würdest du denn jetzt von der deutschen Politik erwarten oder fordern oder von der europäischen Politik, was zu tun ist? Ja, das ist eben das, dass man die Menschen wirklich mal zusammenbringen muss, Und dass auch Europa, wenn immer von Globalisierung gesprochen wird oder wenn von Europa gesprochen wird und hier sich in diesem Land noch nicht mal die Bayern mit den Norddeutschen verstehen. Naja, aber heute herrscht ein recht großer Konsens, auch aus den anderen europäischen Ländern. Immer die Freigeister im Internet, da zähle ich mich auch zu. Wir machen immer bla bla bla bla bla. Der Großteil des Volkes, da geht es wirklich nur um Arbeitsplätze und wie kriege ich morgen noch mein Essen auf den Tisch. Das ist deren Problem. Und die Leute, die jeden Tag 8 Stunden, 12 Stunden oder mehr arbeiten müssen, die interessiert dieses Thema einfach nicht. Also nochmal, was wäre deine Forderung an die Politik? Meine Forderung ist, dass man einfach mal bewusster macht, was da abgeht. Gut, zum Beispiel, pass auf, ich will dir nur ein Beispiel, dieses iPhone. Dann habe ich eine Sendung von Lanz gesehen, da trat Daniel Domscheit-Berg auf, von den Piraten. Ich glaube, das war Maybrit Illner, meinst du? Oder Maybrit Illner, egal. Auf jeden Fall habe ich da das erste Mal erfahren, dass man aus einem iPhone erstmal den Akku ja rausnehmen müsste oder überhaupt aus dem Handy rausnehmen müsste, um das Ding zu entschärfen. Solange wie der Akku drin ist, kannst du also, da kann deine Kamera ferngesteuert werden, dein Mikrofon kann eingeschaltet werden. Höchst problematisch. Warum sagt mir das niemand? Warum muss ich das erst hören, wenn das mit Snowden aufkommt? Was die Technik alles hergibt. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass das jetzt so aufrüttelt, dass einiges in die Gänge kommt. Aber ich bin nicht sicher. Es kann auch sein, dass in drei, vier Wochen schon wieder alles vergessen. Ach, das schläft genauso ein wie mit Snowden auch. Die meisten wissen schon gar nicht mehr, wie der Mann heißt. Ja. Ne, das ist das Problem. Und das ist ein Problem auch dieses Internet, weil es ja keine gesetzliche Regelung gibt weltweit. Heute Abend war in irgendeiner Nachrichtensendung, war die Justiz, die europäische Justizkommissarin, ich weiß den Titel nicht genau, das ist eine Frau aus Luxemburg, im Interview. Und die sagte dann so ganz selbstverständlich auf die Frage des Reporters, ja, haben Sie denn nicht Angst, dass Ihr Telefon auch abgehört wird? Und da sagte die, ja, schon seit Jahren oder seit ganz langer Zeit, sage ich nichts Wichtiges mehr am Telefon. Ja. In was für eine Welt leben wir denn? Ja. Das ist ja wie zu Stasi-Zeiten oder noch schlimmer. Ja, also ich fand das ganz toll hier zum Beispiel mit der Frau Lothringer-Schnarrenberger. Ist dir ja auch ein Begriff. Ja, sicher. Von der ehemaligen FDP. Ja, das war aber jetzt bei Lanz. Da fragte Lanz aufgrund dieses von Daniel Domscheit-Berg erzählten Dings über das iPhone, da fragte der Lanz die Leute oder Schnarrenberger, was haben Sie für ein Telefon? Das hätte er mal vorher fragen sollen. Also ich hätte an Landstelle gerne gesehen, dass er gefragt hätte, haben Sie ein Telefon bei? Geben Sie mir das doch mal oder zeigen Sie mal. Ja. Also wir sind empört, wir sind entsetzt, wir sind hilflos. Wir sind hilflos, das ist so. Ja. Und wir können jetzt nur beobachten, was die Herren in Brüssel und die Herren und Damen in Brüssel und Berlin jetzt anstellen. Jo, aber richtig. Es muss jetzt erst wieder jemand persönlich und eben die Kanzlerin betroffen sein, bevor etwas in die Gänge kommt. Sonst hätten wir gar nicht mehr drüber gesprochen. Domian, das Problem ist nur, wir haben ja hier eine Demokratie. Wir können drüber reden. Whistleblower zum Beispiel. Ich habe noch keinen chinesischen Whistleblower gesehen, obwohl die mit Sicherheit genauso einen großen Geheimdienst haben. Ja, natürlich. Russisch genauso. Ja. Den Vorteil haben wir noch. Wir können über dieses Thema sprechen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und du hast aussprechen können, ich danke für deine Meinungsäußerung und deinen Anruf. Alles Gute, Robert. Danke auch. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Marc, 58, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marc. Was ist dein Thema? Nachdem ich heute alles so gehört habe, ich habe auch ein Problem mit dem Problem der Respektlosigkeit. So ähnlich wie die Dame mit dem, wo ihr Mann da so in diesem Heim so komisch behandelt wird. Ja. Ich hatte am 7. Mai 2010 einen sehr starken Schlaganfall und konnte dann eine ziemliche Zeit nicht reden, beziehungsweise kürzer gesagt, am 7. Mai war dieser Schlaganfall. Ich bin mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, bin im Hubschrauber verstorben, und also streng genommen verstorben, dann aber in dem Krankenhaus meine Ärztin, die an dem Tag gerade frisch angefangen hat, die wollte wohl offensichtlich nicht gerade mit einer Leiche anfangen, hat wohl alles Mögliche getan, eigentlich Unmögliches getan, und hat mich aber wieder zurückgeholt, zumindest bis ins Koma. Am 9. Mai bin ich geboren, und genau die 2 Tage später, also am 9. Mai, bin ich aus dem Koma wieder aufgewacht und war noch im Leben. Das ist der erfreuliche Teil. Das ist der erfreuliche Teil. Jetzt habe ich ganz kapiert. Wie lange lagst du im Koma? Zwei Tage. Zwei Tage. Mal bis zum 9. Mai. Okay. Mhm. Nur wie gesagt, am 9. Mai bin ich ursprünglich geboren und so gesehen bin ich dann am 9. Mai noch das zweite Mal geboren. Jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich gerade nicht kapiert. Ja, ja, okay. Genau. Mhm. Ja. Und seitdem versuche ich mich ins Leben zurückzukämpfen. Ich bin von einem Rollstuhl abhängig, ich bin hochgradig Hemiparese links, das heißt eine hochgradige Lähmung auf der gesamten linken Körperseite. Ja. Kann ohne einen Rollstuhl überhaupt nicht klarkommen und genau darum geht's. Weißt du, ich möchte kein Mitleid. Mitleid hilft mir nichts. Ich möchte respektiert werden und ich möchte, dass man mit den Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, respektvoll umgeht. Mhm. Ich denke, dass diese Forderung auch nicht zu wenig verlangt ist. Mitleid, wie gesagt, ist absolut nicht der Fall, aber der Respekt fehlt. Mhm. Und wenn beispielsweise, ja bitte. Das Ganze war im Jahre 2010. 10, genau. Heute ist der Zustand so, wie du es gerade beschrieben hast. Wie lebst du? Ja, ich lebe allein in meiner Wohnung. Die ist so aufgebaut, dass ich mich also halbwegs selbst versorgen kann. Mhm. Der Pflegedienst muss mich morgens waschen, also duschen, anziehen und mir das Frühstück machen. Mhm. Abends bringen die mich wieder ins Bett, ausziehen und anziehen und waschen kann ich halt nicht. Und tagsüber bin ich den ganzen Tag alleine und versuche halt klarzukommen. Ich habe einen Rollstuhl, um mich halbwegs bewegen zu können. Jedenfalls hatte ich einen. Im Moment ist der kaputt und die Krankenkasse macht da ziemlich einen Stress drum. Ah. Aber ich versuche halt so gut wie es geht alleine klarzukommen. Aber du bist ja dann schon eklatant abhängig von anderen Menschen. Ja, völlig abhängig. Du kannst nachts nicht mal eben aufstehen. Nee, ist nicht möglich. Das geht nicht. Was ist, wenn du nachts zur Toilette musst? Ja, ich habe eine Ente, also so eine Urinflasche am Bett. Mhm. Für die kleineren Geschäfte, sage ich mal. Mhm. Ja, und wenn's, ja, muss ich halt dafür sorgen. Ich muss das so trainieren, dass ich meinen Stuhlgang so steuere, dass ich das tagsüber machen kann. Und das funktioniert bisher? Ja, meistens. Wenn ich dann mal einen epileptischen Anfall habe, dann kann ich es nicht mehr kontrollieren. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, also ins Bett zu machen. Und dann liegst du da, bis morgens dann jemand kommt? Nein. Ich habe dann über den Notdienst, kommt dann der Notpflegedienst und die reinigen mich dann und machen das Bett. Das also, ist nun nicht erforderlich. Ja. So unwürdig muss ich Gott sei Dank nicht leben. Ja. Wie sieht es mit Verwandten oder Freunden aus? Ja, Freunde haben sich leider seit dem Schlaganfall alle verabschiedet. Sie kennen ja den Spruch, Freunde in den Not gehen ein Dutzend auf ein Lot. Von der Familie, meine Frau hat sich damals von mir getrennt. Die konnte den Stress nicht mehr ertragen. Sie hat sich nach dem Schlaganfall von dir getrennt? Genau. Und letztendlich wegen des Schlaganfalls? Ja, es war ja zu viel Aufwand, zu viel Verantwortung. Meine Frau ist noch etwas älter als ich. Die ist mittlerweile 64 und die wollte noch ein bisschen was vom Leben haben. Wie lange warst du denn mit der zusammen gewesen vorher? Über 20 Jahre. Und war das eine gute Zeit? Wesentlich eine gute Zeit. Nur in der Zeit hatte ich halt schon zwei Herzinfarkte. Sie hatte also schon einschlägige Erfahrung, was die Pflege und die Bedürftigkeit anbelangt. Der Schlaganfall war zu viel. Verstehe ich aber auch, ist okay. Sie muss noch ein bisschen was vom Leben haben. Ich muss halt sehen, wie ich klarkomme. Das ist für mich nicht das Problem. Nee, warst du nicht, also ich glaube, mir ging es so, dass ich von meinem Partner extrem enttäuscht wäre, würde er mich im Falle einer schweren Erkrankung alleine lassen. Ja, das kann man sehen, wie man möchte. Ich falle ja auch zur Last. Ich bin ja nun schwerstbehindert. Ich habe 100% und Pflegestufe 2. Mhm. Und wenn meine Frau hat einen Job, die musste arbeiten, dann hat sie noch die Enkelkinder und ihre eigenen Tochter. Mhm. Also diese Belastung mit mir war einfach zu hoch. Das habe ich irgendwo verstanden. Ja. Habe ja dann gesagt, gut, dann lass uns Freunde bleiben, lass uns noch sprechen. Ich bin dann von Berlin wieder nach Hause gezogen, in meine Geburtsstadt nach Solingen. Meine Frau lebt immer noch in Berlin, gesehen habe ich sie nicht mehr. Ruft sie dich denn mal an? Ja, ab und zu zum Geburtstag oder so. Oh, na gut, das kann man dann auch vergessen. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, aber die weiß nicht mal, dass ich einen Schlaganfall habe. Die lebt im Ausland, ich weiß nicht mal wo. Es klang so vorhin, als wäre es die Tochter von deiner Frau, aber es ist eure gemeinsame Tochter. Nein. Ach so. Das, die Tochter von meiner Frau ist meine Stieftochter quasi. Ah. Die leitet ein Hospiz, die hat also auch ganz andere Sorgen als ich. Na gut, aber die weiß, kennt ja das Geschäft dann. Eigentlich ja, natürlich, ja. Aber das, so gesehen kann mir ja keiner helfen. Ich versuche mit den Hilfsmitteln, die ich zur Verfügung habe, eben eine behindertengerechte Küche. Mhm. Mein größtes Problem ist momentan einfach die Krankenkasse. Mein Rollstuhl ist kaputt nach einem Unfall. Ich bin aus dem öffentlichen Bus ausgefallen und habe einen Totalschaden am Rollstuhl. Und wie lange lässt die Krankenkasse hier schon hängen? Seit fast drei Monaten. Das heißt, der ist elementar wichtig für dich, der Rollstuhl. Ja, elementar. Wie bewegst du dich denn jetzt am Tage in der Wohnung hin und her, ohne Rollstuhl? Mit dem defekten Rollstuhl hat aber zur Folge, dass ich beim sogenannten Transfer, das ist, wenn ich vom Rollstuhl auf die Toilette oder ins Bett oder umgekehrt, Dadurch, dass der kaputt geht, verletze ich mich immer und es besteht erhöhte Sturzgefahr. Und gerade gestern habe ich mich wieder auf die Nase gelegt, meine Beine wieder verletzt. Ich kann das auch nicht, ich kann ja kaum laufen. Ich bemühe mich halt so gut wie es geht, selbst aus dem Stuhl oder aus der Toilette rauszuhangeln in den Rollstuhl und zurück. Aber wenn das Ding nicht funktioniert, ist es schwer. Verstehe. Hast du denn jemanden, der sich darum gekümmert und immer wieder nachhakt bei der... Ja, ich habe einen Rechtsanwalt und die laufen alle vor die Pumpe. Es würde mir normalerweise vom Gesetzgeber einen Leihrollstuhl zustehen, die Antwort, ja, wir können ihnen nichts geben, was wir nicht haben. Und sehen Sie mal so, wie Sie klarkommen. Marc, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, weil die Sendung vorbei ist und wir überlegen mal noch was. Vielleicht können wir dir noch ein bisschen zur Seite stehen. Ja, das du legst gut. Bitte auf, wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss, Marc. In der Technik heute nach dem Benjamin Vlies. Morgen auch freie Themennacht. Eine Radio ist live, eine wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen.